Also Energiewende im Kapitalismus, das ist ja mal ein großer Titel, wo man, glaube ich, auch eine ganze Seminarreihe draus machen könnte. Besser gesagt, ich habe es ja hier als Frage formuliert. Norbert hat ja schon auf die Widersprüche der Energiewende im Kapitalismus verwiesen. Und tatsächlich möchte ich diese große Frage auch heute in meinem Input sehr grundsätzlich versuchen, vielleicht nicht abschließend zu beantworten, aber sehr grundsätzliche Argumente aufzuwerfen. Das heißt, ist die Energiewende also tatsächlich die Erzeugung und Bereitstellung des gesamten gesellschaftlichen Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen im Kapitalismus möglich? Und vor allem, ist diese Wende innerhalb der kommenden 2 bis 3 Jahrzehnte möglich? Das ist ja immer unter verdichteten zeitlichen Annahmen zu sehen. Ich werde jetzt versuchen, auf 3 Ebenen zu argumentieren. Das erste wird die stofflich-energetische sein. Das ist insofern immer sehr interessant, weil das gerne so in linken Diskussionen auch eine gewisse Leerstelle darstellt. Da wird sehr gerne doch dann sehr politisch, sehr, ich sag mal, auch gesellschaftlich argumentiert, gerne auch nochmal ökonomisch, aber es wird oft diese materielle Grundlage vernachlässigt. Die 2. Ebene wird eine ökonomische Betrachtung sein, wo ich mich eben mitunter damit beschäftige, was die Energiewende für die Energiepreise bedeutet. Und im 3. Teil möchte ich auf so einer politisch-gesellschaftlichen Ebene argumentieren, dass wir derzeit einen fossilen Backlash erleben, worin sich dieser zeigt und auch was das bedeuten kann. Und das ist dann, glaube ich, auch die perfekte Überleitung für die Diskussion. Genau. Also vorneweg, zum 1. Teil. Grundsätzlich ist es ja immer so, dass die kapitalistische Energiewende quasi ein Teil des Konzepts eines grünen Kapitalismus ist. Und der besagt ja schlichtweg, dass das wirtschaftliche Wachstum mit der Ökologie unseres Planeten vereinbar sei. Das heißt, dass durch technologischen Wandel, durch Substitution, zum Beispiel den Ersatz von Materialien, durch nachwachsbare Rohstoffe oder durch eben den Ersatz von Energiequellen, es möglich werden soll, dass sich eben das Wirtschaftswachstum vollständig vom Ressourcen- und vom Energieverbrauch und dann in Konsequenz von den Kohlenstoffemissionen abkoppeln lässt. Und diese Behauptung, die gilt heute in der nationalen und internationalen Politik als gesetzt. Sie ist Grundlage jeglicher Klimapolitik, sei es, wenn es um die SDGs der UN geht, aber auch tatsächlich in den IPCC-Szenarien wird anhand von dieser Vorstellung modelliert, aber auch in Modellen und Analysen von der Internationalen Energieagentur, der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energie oder IWF-Weltbank. Letztlich basieren aber auch alle nationalen Klimapläne, die die Staaten im Nachgang an das Pariser Klimaabkommen verabschiedet haben, auf dieser Annahme, dass es eben einen grünen Kapitalismus geben kann und entsprechend sozusagen auch im Kapitalismus die Energiewende der entscheidende Bestandteil dazu ist. Das heißt, jetzt in diesem 1. Teil möchte ich der Frage nachgehen, ob es möglich ist, dass sich die Wirtschaft gemessen im BIP, im Bruttoinlandsprodukt, dass die Wirtschaft wächst, während eben der Verbrauch von Ressourcen, der Verbrauch von Energie und dann eben der Ausstoß von CO2 abnimmt. Und jetzt hier die 1. Folie verrät es ja bereits. Also im 1. Schritt möchte ich mal auf den Materialverbrauch schauen. Und das ist insofern immer ein sehr guter Indikator, weil ja jede Tonne Material, die gefördert, bearbeitet, transportiert wird, letztlich dann auch vielleicht recycelt wird oder anderweitig dann natürlich irgendwie entgelagert werden muss, immer zwingend den Einsatz einer gewissen und zwar selten unerheblichen Menge an Energie bedeutet. Und auch nochmal vorweg, also wenn ich jetzt von Entkopplung spreche, dann muss man unterscheiden zwischen relativer Entkopplung und absoluter Entkopplung. Die relative Entkopplung besagt, dass eben das BIP wächst, die Wirtschaft wächst, der Ressourcenverbrauch oder der Energieverbrauch wächst auch, aber langsamer als die Wirtschaft. Das heißt, dass da gibt es quasi eine gewisse Lücke, die da auftaucht. Und die absolute Entkopplung bedeutet, dass die Wirtschaft wächst, aber der Ressourcenverbrauch abnimmt, zumindest aber stagniert. Und das ist de facto die Entkopplung, um die es gehen würde, würde man tatsächlich jetzt eben auf die Einschränkung des Materialverbrauchs oder der Emissionen abzielen. Genau, also der weltweite Materialverbrauch ist in den letzten 40 Jahren stetig gestiegen und zwar um ungefähr 2,5% pro Jahr. Das bedeutet, dass alleine zwischen 1980 und 2013, das sind sogar jetzt hier nur 33 Jahre, sich der Materialverbrauch mehr als verdoppelt hat um 132%. Und das Ganze wird tatsächlich schlimmer, wenn man genauer drauf schaut, Nämlich bis 2000 hat sich der Materialverbrauch Jahr für Jahr um etwas weniger als 2% gesteigert. Da ist das BIP sogar schneller gewachsen. Das wäre zum Beispiel für eine relative Entkopplung. Aber ab der Jahrtausendwende, ab 2002, erleben wir eine absolut beschleunigte Zunahme des weltweiten Materialverbrauchs. Und zwar sind wir jetzt bei knapp 4% jährlich, also 3,85% im Durchschnitt, dass Jahr für Jahr der Materialverbrauch der Weltwirtschaft wächst. Und damit wächst natürlich der Materialverbrauch auch schneller als das BIP. Das heißt, mit anderen Worten, die Materialintensität der Weltwirtschaft hat im 21. Jahrhundert zu und nicht abgenommen. Und gegenwärtig befinden wir uns, das kann man nicht anders sagen, auf einem Weg der Rematerialisierung. Wir sind ganz weit weg, auch nur von einer relativen Entkopplung. Jetzt sind das so quasi die historischen Daten. Es gibt aber auch einige Prognosen, wie sich das zukünftig entwickeln wird. Und die besagen, wenn denn der jetzige Pfad weiter verfolgt wird, dass wir von aktuell 80 bis 90 Milliarden Tonnen Materialverbrauch pro Jahr im Jahr 2050 tatsächlich bei 180 bis 190 Milliarden Tonnen rauskommen werden. Es gibt so Best-Case-Szenarien, die modelliert werden, zum Beispiel von der UNEP, also von der UN-Agentur für Umwelt. Da kommt man im besten aller Fälle bei 132 Milliarden Tonnen raus. Und da sind Annahmen drinnen, die unter heutiger politischen Gegebenheiten einfach unrealistisch anmaßen. Also immer noch innerhalb der kapitalistischen Logik, aber da ist zum Beispiel drinnen, dass der Fleischverbrauch oder der Fleischkonsum um 80% reduziert wird, dass ab dem Jahr 2025 kein Verbrennerauto mehr auf den Straßen zu finden ist, dass in der Rohstoffverarbeitung, beispielsweise in der Stahlindustrie, nur noch mit erneuerbaren Energien und Wasserstoff gearbeitet wird ab 2030. Das heißt, eigentlich sind da Szenarien drin, die absolut nicht absehbar sind. Und wenn man das jetzt aber kontrastiert mit dem Wert, den die planetaren Grenzen uns setzen würden. Also in der Wissenschaft wird da so eine gewisse Bandbreite diskutiert, aber da kommen es ungefähr bei 50 Milliarden Tonnen im Jahr raus. Das heißt, wir bräuchten eigentlich fast eine Halbierung unserer jetzigen Werte und steuern aber auf eine absolute Maximierung hinaus. Genau, dann die zweite Ebene. Ist denn die Entkopplung der CO2-Emissionen möglich vom Wirtschaftswachstum? Und das ist nicht nur eine Frage, ob das möglich ist, sondern es ist eben tatsächlich auch eine Frage, ob das rechtzeitig möglich ist. Das heißt, ob das innerhalb der nächsten, ich sage mal, 2 Jahrzehnte, vielleicht 3 Jahrzehnte möglich ist. Wir sehen eigentlich momentan, dass sich die Erderwärmung immer mehr beschleunigt. Das heißt, ob es möglich ist, bevor gewisse Kipppunkte überschritten werden, die eine unumkehrbare Kettenreaktion in Gang setzen, die dann dazu führt, dass sich das Klima immer mehr erhitzt. Also selbstverständlich, einzelnen Ländern ist eine Entkopplung gelungen der CO2-Emissionen vom Wirtschaftswachstum. Gerade Deutschland ist so ein Land, wo das dazu gezählt werden muss. Das ist aber, und das ist auch wenig überraschend, natürlich größtenteils darüber geschehen, dass einfach emissionsintensive Industrien ausgelagert wurden und einfach in anderen Ländern die Emissionen stattfinden. Entscheidend ist aber letztlich auch die globale Ebene und dort sind schlichtweg die CO2-Emissionen stetig gestiegen und nur in Zeiten wirtschaftlicher Rezession zurückgegangen. Das heißt, im Jahr 2009 gibt es so einen kleinen Einbruch, im Jahr 2020 pandemiebedingt dasselbe. Aber bereits 2022 hat sich jetzt wieder gezeigt, dass wirklich die höchsten Emissionen in der Geschichte erreicht wurden. Das heißt, wir sind definitiv nicht im Bereich einer Trendumkehr, die teilweise bei Corona damals noch irgendwo so herbeigeschrieben wurde. Wenn man jetzt drauf schaut, wie viel CO2 pro Dollar BIP ausgestoßen wird, dann sieht man auch wieder, so ein bisschen ähnlich wie beim Materialverbrauch, dass nach der Jahrtausendwende sich diese relative Entkopplung auch wieder etwas reduziert hat. Dass also eigentlich wieder mehr CO2 pro Dollar ausgestoßen wird und das eigentlich in diesen 20 Jahren, wo die Klimafrage viel präsenter in der Politik war. Jetzt geht es hier natürlich auch wieder darum, ja, was heißt das für die Zukunft? Das könnte sich ja alles ändern. Jetzt haben wir ja endlich irgendwo, ist der Schalter umgelegt worden. Könnte man das nicht einfach in den nächsten 30 Jahren erreichen? Da gibt es schon auch gewisse Modellierungen und Prognosen. Natürlich treffen die auch immer spezielle Annahmen und es gibt immer gewisse Bandbreiten. Nichtsdestotrotz würde man, wenn man davon ausgeht, dass wir ein weltweites Wirtschaftswachstum von 2% pro Jahr haben, müsste man die Emissionen jedes Jahr um rund 10% senken, wenn man das 1,5-Grad-Ziel von Paris erreichen möchte, oder um 7% pro Jahr, wenn man die Erderwärmung bei 2 Grad Celsius limitieren möchte. Diese Ziele, die liegen absolut jenseits dessen, was nach den bestehenden empirischen Modellen machbar ist. Unter optimistischen Bedingungen können maximal, das sind so die Annahmen, 3%, 3,3% in so Best-Case-Szenarien erreicht werden. Die IPCC-Berichte haben manchmal auch noch höhere Raten, das sind aber dann tatsächlich fragwürdige negative Emissionstechnologien beinhaltet. Aber wenn man die außen vor lässt, wenn man sagt, nein, das hat überhaupt keine, noch weder eine technologische Grundlage, noch gibt es da sonst genügend strittige Fragen, wenn man die außen vor lässt, dann wird da modelliert mit 3 bis 3,3%. Real erreicht wurden maximal 2%, also auch da nochmal so das, was bisher geschehen ist. Was dann nochmal ganz entscheidend ist, ist, dass es ja nur globale Durchschnittswerte sind und dass in den reichen, in den früh industrialisierten Ländern wie den unseren, wie Deutschland, wie Österreich, müssten wir eigentlich ganz, ganz andere Raten nochmal erreichen, nämlich so um die 16%. Und das wäre tatsächlich 8-mal schneller als jede historische Rate. Genau. Die dritte Ebene, kann denn der Energieverbrauch entkoppelt werden? Wenn man es jetzt also quasi prozesshaft denkt, dann hat man als erstes die Materialien, die durch den Energieeinsatz dann die Emissionen erzeugen. Und ich habe das zwei Grafiken mitgebracht, die zeigen, dass eine relative Entkopplung tatsächlich möglich ist und auch stattgefunden hat. Aber, und das werde ich dann auch gleich zeigen, dass diese eben bei Weitem nicht ausreicht. Und die linke Grafik, die zeigt die globale Energieintensität. Das bedeutet, wie viel Energie für die Generierung quasi eines Dollars im BIP aufgewendet werden muss. Die Einheit ist hier, Kilo Öläquivalent, so wird das angegeben. Und da sieht man, dass das über die letzten Jahrzehnte tatsächlich gesunken ist. Wenn man hier von 1990 bis 2020 schaut, ich glaube, ab 2000 ist sie so im Durchschnitt um 1,5% gesunken pro Jahr. Zuletzt hat sich es aber auch wieder etwas abgeschwächt und ist nur noch mit 1% gesunken. Wenn wir jetzt aber das 1,5-Grad-Ziel von Paris erreichen wollen würden, dann müsste diese Rate bei rund 5% liegen. Und für das 2-Grad-Ziel bei 3,5%. Das heißt, da bräuchten wir auch wieder ganz, ganz andere Werte als das, was historisch stattgefunden hat. Europa hat tatsächlich, weil das ja ein globaler Durchschnittswert ist, rund 2% jährlich quasi die Energieintensität senken können seit 2000. Das hat zwei Gründe. Der eine ist, dass tatsächlich gerade im Energiesektor selbst, also bei der Energieerzeugung, die Energieeffizienz deutlich gesteigert hat werden können. Also beispielsweise sind jetzt anstelle alter Kohlekraftwerke, wurden dann Gas- und Dampfkombikraftwerke eingesetzt, irgendwie Verbesserungen im Bereich der Wärmekopplung und so weiter wurden erzielt, die letztlich einfach höhere Wirkungsgrade erzielen. Und der zweite große Grund ist einfach eine strukturelle Umstellung auf weniger energieintensive Industriezweige und eben ein wachsender Anteil des Dienstleistungssektors. Wenn man nämlich jetzt so auf, was weiß ich, Länder im Mittleren Osten schaut, auf China, einige andere asiatische Länder oder auch die GUS, die GUS-Staaten, dann sieht man dort, dass sie eine ganz, ganz hohe Energieintensität haben, einfach weil sie rohstoffexportbasierte Volkswirtschaften sind und energieintensive Industriezweige aufweisen. Ja, die rechte Grafik, die zeigt das nochmal für Deutschland. Da sieht man auch ganz gut, dass eben tatsächlich so eine relative Entkopplung möglich war. Man könnte es sogar eigentlich als absolute Entkopplung bezeichnen, wovon jetzt der Energieverbrauch nicht wirklich gesunken ist. Also der meandert ja so hier um die Nulllinie herum. In ganz, ganz wenigen Ländern, ich glaube, es sind 2 oder 3, eines davon ist Schweden, ist tatsächlich der Energieverbrauch auch wirklich gesunken in den letzten 20 Jahren, so im Bereich von 5 bis 10%. Aber bessere Werte wurden nie erreicht. Und das kann man auch hier nochmal in der nächsten Grafik eigentlich sehr gut sehen. Das ist jetzt hier der Endenergieverbrauch Deutschlands in den Jahren 1990 bis 2050 oder hier die eingetragenen Balken eben bis knapp 2020. Und es ist eben in vielen Studien zur Energiewende wird immer davon ausgegangen, dass sich bis 2050 der Energieverbrauch um 50% reduziert. Das heißt, da wird immer für die Machbarkeit der Energiewende wird das erste Mal die Hälfte eigentlich der notwendigen Energie reduziert. Wie genau das unter bestehenden Verhältnissen aber dann geschafft werden soll, wie das erreicht werden soll, das bleibt ziemlich unklar. Es gibt dann immer so die diffuse Rede von der Effizienzsteigerung und von den technologischen Weiterentwicklungen. Aber tatsächlich hatten wir die ja auch in den letzten 30 Jahren und zwar nicht zu wenig. Und dennoch hat diese Energieeffizienzsteigerung lediglich dazu geführt, dass eben der Endenergieverbrauch mehr oder minder gleich geblieben ist. Und wie wir da jetzt in den kommenden 30 Jahren tatsächlich 50% wegnehmen sollen, da stellt sich dann schon die Frage, welche Technologien da noch erfunden werden sollen, wo die quasi jetzt bisher geschlummert haben. Und oft wird dann ja auch der Digitalsektor, die Digitalisierung genannt. Aber erstens hat die ja auch schon seit ab 2000 gut eingesetzt. Und zweitens, also nur so eine Zahl, alleine im Digitalsektor steigt der Energieverbrauch jährlich um 9%. Das heißt, es ist nicht der Bereich, wo sich die Energie massenweise einsparen lässt. Hier auch nochmal im globalen Kontext, der globale Energieverbrauch, das sieht man hier eben auch sehr gut, der ist von 1990 bis 2021 rasant gestiegen. Er hat sich nicht ganz verdoppelt, aber es ist auch nicht allzu weit davon entfernt. Ganz unten kann man eben erkennen, dass beispielsweise eben Europa eher konstant geblieben ist, wohingegen dieser hellorange Bereich Asien abbildet, wo hier natürlich ein ganz massives Wachstum zu verzeichnen ist. Es ist definitiv keine Trendumkehr absehbar, die irgendwie darauf hindeutet, dass wir weniger Energie verbrauchen würden. Und unter diesen Voraussetzungen wird eine Energiewende in der vorgegebenen Zeit sehr unrealistisch. Und zwar jetzt eben nicht, weil wie teilweise dann gerne behauptet wird, irgendwie die Mühlen irgendwelcher Bürokratien zu langsam mahlen, sondern weil es eben inhärente Gründe gibt, warum eine erfolgreiche Energiewende im Kapitalismus kaum realistisch erscheint. Die Energiewende ist aber dennoch natürlich absolut notwendig, wenngleich sie, und das ist wichtig, eben selbst sehr energie- und materialintensiv ist. Also ein großer Teil der produzierten Energie wird für den Aufbau und den Betrieb und dann auch die Instandhaltung eines kohlenstoffarmen Energiesystems benötigt werden. Entsprechend wird also jener Anteil an Energie, der dann der Gesellschaft darüber hinaus zur Verfügung steht, deutlich knapper werden. Da sind wir schon eigentlich im nächsten Punkt, warum sich Energie in dieser Übergangsphase verknappen wird. Das genaue Ausmaß, um wie viel sich da quasi die Energie Verfügbarkeit verknappen wird, das ist hochgradig abhängig von den jeweiligen Transitionspfaden. Es wird so diskutiert von -10% bis -30% der verfügbaren Nettoenergie, die selbst von der Energiewende selbst quasi absorbiert wird. Und ebenfalls, und das ist nochmal ganz entscheidend, wird diskutiert, auch das ist sehr szenarienabhängig, aber im Durchschnitt, dass alleine, also nicht nur die Energiewende, sondern generell quasi alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise, aber da ist natürlich die Energiewende ist einfach der maßgeblichste, dass all diese Maßnahmen zusammen 50% des verbliebenen CO2-Budgets, also knapp 200 Gigatonnen, absorbieren werden. Ja? Und das ist insofern echt wichtig zu bedenken, weil es wird ja immer so getan, ja gut, wir haben da hier so diese sinkenden Emissionspfade, wie sie dann immer gerne ausgegeben werden von den Regierungen und dann wird dann als erster noch so und so viele Jahre wird es quasi gleichbleibend emittiert und dann senkt sich langsam ab. Tatsächlich muss man da aber schon mal die Hälfte der verbleibenden Emissionen rausnehmen und entsprechend dramatischer müsste sich eigentlich die Kurve absenken lassen. Und wenn wir jetzt als Maßzahl nehmen, dass pro Jahr ungefähr 40 Gigatonnen CO2 emittiert werden, dann verbleiben beim restlichen Budget eigentlich nur noch 5 Jahre. Und dann müsste jede Maschine, jeder Prozess stillstehen, der in irgendeiner Weise CO2-Emissionen und natürlich die entsprechenden Äquivalente erzeugt. Und was sich daraus natürlich auch nochmal ableiten lässt aus der Materialintensität, ist tatsächlich, dass es einen Wettlauf um knappe Rohstoffe geben wird und dass man von einem neuen Zeitalter des Extraktivismus und der imperialen Rivalitäten sprechen werden muss. Genau, das war jetzt so mal diese stoffliche, energetische Betrachtung, wo man so ein bisschen wirklich an die Zahlengrundlagen geht. Jetzt dann so die ökonomische Betrachtung oder die Betrachtung der Energiepreise. Und da mal vorneweg sei gesagt, und das ist immer wieder wichtig, sich das auch ins Bewusstsein zu rufen, dass die Energieinfrastruktur die größte anthropogene, sprich menschgemachte Infrastruktur darstellt. Das heißt, ein Umbau dieses Systems im globalen Maßstab und das innerhalb nur weniger Jahre oder Jahrzehnte erfordert eben einerseits diesen gigantischen Material- und Energieeinsatz und andererseits stellt sich auch wirklich die Frage, ob das denn machbar ist. Das ist tatsächlich von Energiewissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist das hochgradig umstritten. Die einen sagen, das ist niemals möglich, die anderen zeigen großen Optimismus, aber es würde eine maßgebliche politische Anstrengung bedeuten, ein hohes Grad an Planung, das sei mal jedenfalls so betont. Was es aber auch bedeuten würde, ist einfach immens hohe Investitionen. Also wir sprechen da tatsächlich von Werten im Bereich von 180 bis 275 Billionen US-Dollar, die bis zum Zeitraum 2050 tatsächlich eben investiert werden müssen, um diese erneuerbare Energieinfrastruktur entsprechend aufzubauen. Und sofern diese Investitionen überwiegend dem Markt überlassen werden, wird es tatsächlich lukrative Gewinnerwartungen brauchen. Niedrige Energiepreise werden das vermutlich eher nicht sein. Das ist schon mal ein Argument, warum sie steigen werden. Und gleichzeitig, und das ist aber auch nochmal wirklich entscheidend, ist, dass wir gerade aktuell auch in einer Phase sind, wo zwar sehr viel in die Erneuerbaren investiert wurde im vergangenen Jahr, aber ungleich mal mehr in den fossilen Sektor investiert wurde, weil da tatsächlich die zu erwartenden Kapitalrenditen höher waren. Das heißt, das ist wirklich ein wesentlicher Punkt, solange das quasi über den Markt geregelt werden soll und die Kapitalrenditen, die sich erwarten lassen, im fossilen Sektor höher sind, wird im erneuerbaren Bereich nicht die entsprechende Investitionstätigkeit ausgelöst werden können. Und dann kommt ja noch hinzu, dass die bestehende Energieinfrastruktur nicht nur ersetzt werden muss, sondern tatsächlich auch vielfach vor ihrem Ablaufdatum abgeschrieben werden muss. Und wenn jetzt erst gerade wieder neu investiert wird, dann stellen sich da sowieso noch mal ganz große Fragen. Und wir erleben das ja auch bereits heute, dass sich dann die Unternehmen diese Abschreibungen sehr teuer bezahlen lassen. Stichwort Kohleausstieg oder Atomausstieg in Deutschland. Das waren ja tatsächlich sehr, sehr gute Deals für die entsprechenden Branchen. Ein weiterer Punkt, der die Energie teurer werden lässt, und der wird gerne vergessen, wenn quasi argumentiert wird, ja, Sonnenenergie und Windenergie, das quasi Sonne und Wind, das weht und scheint ja zum Nulltarif, ist jener Punkt, dass ab einer kritischen Menge, also so ungefähr ab dem die Erneuerbaren rund 60% der gesamten Energieerzeugung betragen, werden kostenintensive Energiespeicher oder eben große transkontinentale Transportstrecken notwendig, um eben den Fall, dass die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht und vielleicht nicht genug eben Energie aus Wasserkraft verfügbar ist, wie das in vielen Ländern ist, damit dieser Fall eben auch überbrückt werden kann und dann nicht plötzlich keine Energie verfügbar ist. Und alleine, auch wenn das nicht so viele Stunden im Jahr sein werden, wobei das gar nicht so wenige sind, das muss man auch mal dazu sagen, muss dafür einfach diese große Speicherinfrastruktur aufgebaut werden. Die ist sehr teuer, die ist sehr kostenintensiv, auch wieder materialintensiv. Und es ist innerhalb der aktuellen kapitalistischen, liberalisierten Strommarktarchitektur auch überhaupt nicht klar, wie das eigentlich ein rentables Anlagefeld werden soll. Genau. Ein weiterer Punkt, den wir jetzt bereits erleben, ist, dass sich die Energieerzeugung reduziert aufgrund der Auswirkungen der Klimakrise. Gerade letztes Jahr, aber auch schon vorletztes Jahr, gab es riesige Dürren und Trockenheitsphasen in großen Teilen Europas, Südeuropas, aber tatsächlich eben auch in weiten Teilen Chinas, die dazu geführt haben, dass schlichtweg die Stromerzeugung aus Wasserkraft massiv eingebrochen ist. Und das ist insofern nicht trivial, als dass die Wasserkraft immer noch 60% der weltweiten Energieproduktion aus den Erneuerbaren ausmacht. Und letztlich ist natürlich in diesem Bereich, also man kann einfach nur davon ausgehen, dass sich die Klimakrise zuspitzt und dass solche Ereignisse sich häufen werden und dass das entsprechend sich nochmal maßgeblich niederschlagen wird. Generell auch, ich habe es ja schon mehrfach jetzt angesprochen, die Materialintensität. Und da ist sich jedenfalls die Industrie, aber eben auch die Forschung einig, dass es bei vielen Rohstoffen, eben auch aufgrund dieser verdichteten Zeiträume, innerhalb derer diese Rohstoffe jetzt quasi gefördert und zur Verfügung gestellt werden müssten auf den Weltmärkten, dass es da zu kritischen Engpässen kommen kann und dass die Gewinnung eben in vielen Fällen dann zunehmend aufwendiger wird, auch weil man sozusagen irgendwie die guten, die leicht erreichbaren Standorte dann schon erschlossen hat und dann zu aufwendigeren Standorten vordringen muss. Und diese knappen Rohstoffe, die treiben dann die Energiepreise und die hohen Energiepreise wiederum verteuern die energieintensive Rohstoffgewinnung. Das ist natürlich dann wie ein Zirkelschluss, den man dann so weiter fortsetzen kann. Jetzt hier vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich aber immer sehr interessant finde und irgendwie auch, ich glaube, da, wo man nochmal auch weitergehend drüber nachdenken kann und muss. Also ganz grundsätzlich ist ja die Energiewende, die stellt nicht nur einen Austausch technischer Energiegewinnungsanlagen dar, sondern sie geht wirklich im Kern daran, wie unsere Gesellschaften organisiert sind. Das heißt, die Verfügbarkeit und das Ausmaß an nutzbarer Energie, die haben schlichtweg die Geschichte der zivilisatorischen Entwicklung bestimmt. Und die gesellschaftliche Entwicklung war dementsprechend immer eine Geschichte der Ausnutzung von diesen frei gewordenen Energieüberschüssen. Und einst war es eben eine sehr rare, biotische oder lebendige Arbeit. Und eben später, jetzt sind wir quasi beim im Überfluss vorhandenen fossilen Energieträgern. Und eine ganz wichtige Kennzahl für diesen Überschuss an Energie oder gesellschaftlich verfügbarer Energie ist das sogenannte EROI, das ist der Energy Return on Energy Invested oder auf Deutsch Energieernte. Der bezeichnet, wie viel Energie eben eingesetzt werden muss, um eine gewisse Menge an Energie zu gewinnen. Das heißt beispielsweise, wenn man es jetzt quasi nur auf ein Kraftwerk beschränkt betrachtet, dann bedeutet das, wie viel Energie wird für den Bau, für die Instandhaltung, später für die Entsorgung und das Auflassen des Kraftwerkes aufgewendet? Wie viel Energie braucht die Förderung und die Bereitstellung der Brennstoffe? Und das wird dann abgeglichen damit, wie viel Energie dieses Kraftwerk produzieren kann. Und wenn man das aber jetzt gesamtgesellschaftlich anschaut, also wie viel Energie die quasi Weltgesellschaft einsetzen muss, um eine gewisse Energiemenge zu erhalten, dann wird da tatsächlich jetzt so in der Literatur diskutiert, eigentlich welche EROI-Werte erreicht werden müssen, damit wir so als moderne Gesellschaft, wie wir sie alle kennen, weiter bestehen können. Und es ist natürlich hochgradig unterschiedlich, je nachdem eben welche Energieintensität dem jeweiligen Gesellschaftsmodell zugrunde liegt. Und dann kommen da Werte zwischen 5 und 15 heraus, wovon das sind dann schon immer diese Modelle, wo angenommen wird, dass eine, weiß ich, eine Steady-State-Wirtschaft, eine kapitalistische Steady-State-Wirtschaft möglich ist. Ansonsten werden die Werte noch deutlich höher. Und jetzt auf der anderen Seite streiten eben die Forschenden wirklich auch produktiv darum, inwiefern sich diese Werte mit Erneuerbaren überhaupt erreichen lassen. Und also ein Wert von 15 ist dann tatsächlich schon eher ambitioniert. Ein Wert von 5, der sollte erreichbar sein, so der bisherige Tenor. Es ist aber auch ein Feld, das tatsächlich offen ist und wo noch viel dazu geforscht werden muss. Das Fazit ist natürlich eben nicht, dass man die Energiewende in Frage stellen soll, sondern eben unsere energieintensive Produktions- und Lebensweise. Und es gäbe dann auch noch abgeleitet vom EROI einige sehr interessante und allerdings eher wenig fundierte ökonomische Theoriediskussion, die nämlich einen Zusammenhang zwischen EROI und Produktivität versucht herzustellen, die quasi versucht zu eruieren, inwiefern ein sinkender EROI eine sinkende gesellschaftliche Produktivität bedingen könnte. Das wird auch rückblickend tatsächlich gemacht, auch bei den fossilen Energien sinkt der E-Roy. Das sei nur jetzt hier am Rande auch nochmal betont. Also auch die sprudelnden Ölfelder der 70er Jahre sind ja längst abgelöst worden von so energieintensiven Fördermethoden wie Fracking oder den Tar Sands. Und entsprechend ist auch in diesen Bereichen ist diese Energieernte quasi deutlich gesunken. Und da wird eben dann gerne hier in der Forschung versucht, einen kausalen Zusammenhang zu finden, inwiefern die niedrige Produktivitätssteigerung womöglich im Kontext dieses sinkenden E-Roys zu betrachten ist. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Genau. Insofern auch schon zur vorletzten Folie. Zusammengenommen, was bedeutet das, wenn die Energiewende unter kapitalistischen Bedingungen so viele Widersprüche aufweist, sei es auf stofflich-energetischer Ebene, sei es eben auf der Ebene, dass die Preise für die Energie deutlich steigen werden, einerseits, weil die Energie knapper wird, andererseits, weil quasi einfach diese erneuerbaren Energien zumindest in der Übergangsphase, das ist immer wichtig, vielleicht sieht es in 80 Jahren anders aus, aber diese energieintensive Übergangsphase, also sich hier quasi auch die Preise deutlich verteuern, was bedeutet das? Und das, was es bedeutet, ist das, was wir, glaube ich, auch jetzt heute erleben, ist, dass gewisse Widersprüche gesellschaftlich, politisch und ökonomisch auftauchen, auf die Tagesordnung kommen und die sich dann dererlei momentan oder die werden dererlei bearbeitet, dass wir einen fossilen Backlash erleben. Das heißt, wenn wir auf der ökonomischen Ebene schauen, dann merken wir, dass die fossilen Investitionen im letzten Jahr deutlich gestiegen sind. Die fossilen Fördervorhaben weltweit wurden ausgeweitet und die Fördermengen jetzt bis circa 2030 im Bereich Öl und Gas wurden deutlich erhöht, wenn man da so in die Geschäftsberichte der großen fossilen Unternehmen wie BP oder ExxonMobil, Chevron etc. schaut, dann liest man letztlich überall dasselbe, nämlich dass sie aufgrund der erwarteten Gewinnsteigerungen in diesen Bereichen ihre Fördermengen deutlich, deutlich nach oben schrauben, dass sie ihre Investitionen deutlich nach oben schrauben und gleichzeitig ihre Investitionen im Bereich der Erneuerbaren reduzieren, weil sie schlichtweg ungefähr doppelt so hohe Kapitalrenditen im fossilen Bereich erwarten. Politisch erleben wir das, indem Gesetzesvorhaben und Regularien aufgeweicht und zurückgenommen werden. Das heißt nicht immer, dass diese Gesetzesvorhaben und Regularien besonders zielführend gewesen wären. Also beispielsweise der europäische Green Deal oder die Diskussion um die Elektromotoren. Nichtsdestotrotz besagt es aber auch, dass einfach die fossile Lobby sich wirklich gestärkt jetzt aus diesem letzten Jahr heraus gegen diese Vorhaben stemmen kann, die ja teilweise auch dadurch auf die Tagesordnung der Politik gekommen sind, weil es ab 2018, 2019 einfach so eine starke Klimabewegung gegeben hat. Und jetzt erleben wir eben, dass jetzt die Gegenkräfte erstarken. Wir erleben auch, dass fossile Vorhaben genehmigt und gefördert werden, die bis vor kurzem so nicht denkbar gewesen wären. Ein Beispiel ist, dass in den USA Joe Biden eine große Förderunternehmung in Alaska, dem amerikanischen Ölkonzern ConocoPhillips, genehmigt hat, zu der er eigentlich jetzt über viele Jahre in Blockadehaltung gestanden ist und jetzt wurde sie tatsächlich genehmigt. Es ist vielleicht nicht überraschend, sowas gab es auch schon früher, aber momentan findet das einfach in der geballten Konzentration statt, die sehr deutlich ist. Und was sich eben auch bemerkbar macht, ist, dass so die Grenzen des Sagbaren sich verschieben. Und da ist ein gutes Beispiel, ich habe es schon mal genannt, dass der französische Umweltminister es tatsächlich für sagbar hielt, in einer Talkshow im öffentlichen Fernsehen einfach schlichtweg herauszusagen, ja, Frankreich müsse sich auf eine Klimaerwärmung von 4 Grad einstellen. Das hätten sie sich vielleicht früher auch schon gedacht, aber sie hätten sich es niemals einfach so sagen getraut, geschweige denn, wahrscheinlich hätte so ein Umweltminister am nächsten Tag zurücktreten müssen. Und das zeigt eben auch ganz tatsächlich, wie sich hier gewisse Verschiebungen deutlich machen. Und gesellschaftlich äußert sich es auch darin, dass die Rechte wieder erstarkt, dass es so eine mobilisierte Stimmung gibt, wonach jetzt quasi die die Wärmepumpe, die Klimakleber, wie sie so unsäglich genannt werden, die seien quasi an all diesen negativen Entwicklungen schuld. Es wird von der Greenflation gesprochen. Das hat jetzt gerade in Österreich, gab es dazu eine Diskussion. Und zu Recht merken die Menschen, dass eben eine kapitalistische Energiewende, eine kapitalistische Bekämpfung der Klimakrise sie teuer zu stehen kommen könnte. Aber genau hier gilt es eben, den Widerspruch aufzulösen und ihn nicht noch zu verstärken, wie das eben gewisse Teile der Linken, gewisse Teile der Linkspartei, ich glaube, ich muss es da gar nicht die Namen nennen, machen. Und die kapitalistische Antwort eben auf die Klimakrise ist eine Wette gegen die Menschheit, und umso dringender braucht es eben Antworten, die einerseits eben die immense ökologische Notwendigkeit, aber gleichzeitig eben auch die soziale Herausforderung kombinieren und denen gerecht werden. Es reicht nicht, dass man lediglich, ich glaube, ist hier diese Folie, könnte das suggerieren, dass man lediglich auf eine Wachstumsrücknahme setzt, sondern es braucht ja tatsächlich eben, ich würde jetzt hier sagen, eine ökosozialistische Perspektive, die eben diese Fragen in Verbindung auflöst. Es gibt in Großbritannien gibt es diesen Slogan Heat or Eat, und der zeigt ja auch sehr deutlich, wie es diese Energiepreiskrise im letzten Jahr die existenzielle Grundlage von ganz, ganz vielen Menschen bedroht hat. Und gerade zum Beispiel auf diese Frage wäre eine Antwort, dass man sagt, okay, Energie muss Teil einer gesellschaftlichen Infrastruktur sein, muss allen Menschen kostenlos oder eben sehr, sehr günstig zur Verfügung gestellt werden, aber eben nicht im Überfluss, sondern beschränkt auf einen an den notwendigen Bedürfnissen, aber auch an den klimapolitischen Notwendigkeiten abgestimmtes Grundkontingent. Und da braucht es auch tatsächlich ein ehrliches Bewusstsein darüber, dass wir in unseren Ländern den Energieverbrauch reduzieren, dass wir entsprechend unseren Lebensstil, der sehr viel materiellen Überfluss beinhaltet, einschränken müssen, aber eben auch das aufzeigen, dass das nicht bedeuten muss, dass sich eben die Lebensqualität dadurch verschlechtern muss. Genau, das heißt, in dem Sinne braucht es nicht eine Energiewende im Kapitalismus, sondern eine Energiewende für alle, die eben auch ein gutes Leben für alle bedeutet. Und das bedeutet aber auch, dass wir de facto heute anfangen müssen, weil was hier dieser Input auch zeigen hat sollen, ist, dass es wirklich keine Zeit mehr für einen Aufschub geben darf.